1. Preist den Herrn und verkündet sein Lob, diener des Herrn sei dazu aufgerufen, seinen heiligen Namen zu rühmen. 2. Der Name des Herrn soll von diesem Augenblicken bis in all Ewigkeit gepriesen und in Ehren gehalten werden. 3. Überall auf der Welt, vom Aufgang der Sonne im Osten bis zu ihrem Untergang im Westen, gebührt dem Namen des Herrn höchstes Lob. 4. Der Herr steht weit über allen Nationen der Erde, und seine Herrlichkeit erstreckt sich sogar über die Grenzen des Himmels hinaus. 5. Es gibt niemanden, der mit dem Herrn, unserem Gott, vergleichbar wäre, der an einem Ort höchster Autorität und Erhabenheit front. 6. Obwohl so hoch oben wohnt, nater sich Herab, so wohl das geschehen im Himmel als auch auf der Erde aufmerksam zu beobachten. 7. Greift ein, die Geringen aus ihrer Not zu befreien und die Armen aus ihrer Elenden Lage empor zu heben. 8. In seiner Nade ermöglichter es ihnen, einen Ehrenplatz neben den Vornehmen und den einflussreichen Persönlichkeiten seines Volks einzunehmen. 9. Schenkt der kinderlosen Frau ein Zuhause und macht es ihr glücklichen Mutter, weshalb der Herr mit Freude gepriesen werden soll.